hassen, hoffen, sagen, alle Lust und alle Qual, alles kann mein Herz ertragen, einmal um das andere Mal. Aber weder Lust noch Schmerzen abgestorben, auch der Pein, das ist tödlich deinem Herz. Es ist alles vergebens, ich fühlte es während des Singens. Du bist ja ganz aus der Fassung. Nie hat ein menschliches Wesen mich so gerührt. So geht es dir mit jeder Frau. Und dir vielleicht nicht mit jedem Mann.